Tier, das ansonsten gut verschlossen sei, hatten wir auch etwas angesprochen, ein wenig angesprochen in dieser Sendung. Mein letztes ist dieser Woche erstmal Stefan Kolbe aus Berlin schreibt, mich macht auch skeptisch, dass auf das Lächeln der Freundin Was wirklich Leistung ist. Daran kann ich mich schon stolz fühlen.